ist Radio RSG. Schönen guten Abend, ich bin Malte Albrecht und das sind die Themen. Türkei erwartet morgen mindestens 400 Flüchtlinge. Erster FC Köln holt nur einen Punkt in Hoffenheim. Und das Wetter bewölkt bei rund 19 Grad. Es ist 20 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio RSG Nachrichten. In der Türkei laufen die Vorbereitungen für die ersten Rückführungen von Flüchtlingen aus Griechenland. Der Innenminister rechnet morgen mit mindestens 400 Menschen. Syrer sollen in verschiedene Flüchtlingslager in der Türkei gebracht werden. Afghanen oder Pakistaner würden in ihre Heimatländer abgeschoben. Morgen ist der erste Tag, an dem das Abkommen zwischen der EU und der Türkei umgesetzt werden soll. Weitere Infos dazu jetzt von Jörg Rath. Die Überfahrt im Schlauchboot wird sinnlos, weil so gut wie jeder, der diese Route wählt, jetzt wieder zurückgeschickt wird. Das ist der Kern des EU-Türkei-Deals und so soll das Schleppergeschäft in der Ägäis ausgetrocknet werden. Falls jetzt die Schlepper ausweichen sollten auf andere Bootsrouten, zum Beispiel von Nordafrika aus nach Italien, dann müssen wir auch mit diesen Ländern dort Rückführungsabkommen machen, wie mit der Türkei, sagt Innenminister de Maizière. Er sieht inzwischen übrigens den Höhepunkt der Flüchtlingskrise überschritten. Seit den Terroranschlägen vor 12 Tagen war der Flughafen in Brüssel geschlossen. Heute ist der Passagierbetrieb wieder teilweise angelaufen. Als Reaktion auf die Anschläge wurden aber die Sicherheitskontrollen massiv verschärft. Die Fluggäste werden mit ihrem Gepäck jetzt schon kontrolliert, bevor sie ins Terminal gehen. Kritik daran kommt aus Deutschland, vom Flughafenverband ADV. Das Sicherheitsrisiko werde lediglich vor die Terminals verlagert. Passagiere, die dort in Schlangen stünden, ließen sich deutlich schlechter schützen, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer. Die USA haben 8 Kampfflugzeuge zu einem Militärmanöver in die Niederlande geschickt. Geplant sind gemeinsame Übungen mit Flugzeugen aus 9 anderen NATO-Staaten. Auch Deutschland ist an der Übung beteiligt. Bei dem jährlichen Manöver soll die Zusammenarbeit der Luftstreitkräfte getestet werden. Die Sonntagsspiele des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga sind abgepfiffen. Dabei hat Borussia Mönchengladbach die große Überraschung geschafft und einen 5:0 Heimsieg gegen den Tabellendritten Hertha BSC erzielt. Damit rutscht Gladbach auf Tabellenplatz 4 vor. Für Trainer André Schubert bei Sky aber kein Grund, übermütig zu werden. Wir haben jetzt eine ganz gute Ausgangsposition. Natürlich wollen wir gerne in den Tabellenregionen bleiben, wo wir sind, wissen aber, dass es eine ganz enge Kiste ist, haben noch ganz, ganz schwere Spiele, müssen Woche für Woche einfach unsere Leistung zeigen und versuchen, es gut zu punkten. Im zweiten Sonntagsspiel hat Köln wichtige Punkte liegen lassen. Der FC und die TSG Hoffenheim trennten sich 1:1. Der Ausgleich fiel für Hoffenheim erst in der Nachspielzeit. Und das waren die Nachrichten mit Malte Albrecht. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht ziehen Regenschauer über NRW hinweg. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Morgen geht es mit vielen Wolken weiter. Dazu gibt es einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 19 Grad. NRW Verkehr. Mit einer Meldung von der A3 Kölner Ring Köln-Oberhausen zwischen Köln-Delbrück und Köln-Mühlheim. 1 Kilometer Stau. Radio RSG am Wochenende. Ich bin Laura Potting, hallo zusammen. Und für Sie gibt's gleich einen Kulthit von der einzigartigen und wundervollen Cyndi Lauper, Time After Time. Davor gibt's Calvin Harris mit Summer und den Anfang machen die Herren von Coldplay, Adventure of a Lifetime. Einen bezaubernden und entspannten Sonntagabend mit uns. I feel my heart beneath my

Kulthits und das Beste von heute. Das Beste von heute. Radio RSG. Der beste Mix. Das ist ein Kulthit von Cyndi Lauper, Time After Time. Ich bin Laura Potting, schönen guten Abend. Radio RSG. Philipp Dittwerner ist eigentlich ja der perfekte Mann, habe ich gerade festgestellt. Der ist nicht nur nett und süß, der kann nicht nur gut singen und macht wahnsinnig gute Musik, der ist sogar noch gelernter Physiotherapeut. Wie geil ist das denn bitte? Das heißt, wenn ich mal so richtig krass verspannt bin, dann könnte der quasi mich massieren und gleichzeitig dabei singen. Das wäre also quasi körperliche und geistige Entspannung in einem. Mega geil. Ich nenne das Rundum-Paket. Und ich habe da gerade wirklich so eine ganz fiese Verspannung. Jetzt. Neu. Philipp Dittwerner. Neben dir. Liebst nur auf den Moment, selbst wenn sich Tag und Tag verrennt, wär ich gern für dich. Radio RSG. Meistens weit, meistens zu spät. Im Applaus leicht eingelebt, wird es leise neben dir. Wie du mich trotzdem noch belebst, wie du mich und es wird leise neben dir. Erzählst du stumm die Geschichten, die sich seit Tagen um dich ziehen. Du sagst, du lebst seit ein paar Jahren hier, doch gehörst dir gar nicht hin. Du traust nicht mal deinem Namen, du hast nicht mal einen Plan mehr von dem, was hier geschah. Du lebst nur für den Moment, selbst wenn sich Tag und Haut voran, wär ich gern für dich da. Entfernungen fernsehen, zwischen Bildton ein paar Tränen, wird es leiser neben dir. Ich hab's lang nicht so gesehen, mit dir funktionslos überdrehen. Egal was passt, passt nicht zu mir. Erzählst du stumm die Geschichten, die sich seit Tagen um dich ziehen. Sagst du lebst seit ein paar Jahren hier, doch gehörst dir gar nicht hin. Du traust nicht mal deinem Namen, du hast nicht mal einen Plan mehr von dem, was hier geschah. Du lebst nur für den Moment, selbst wenn sich Tag und Haut verrennt, wär ich gern für dich. Einen Plan mehr von dem, was hier geschah. Du lebst nur für den Moment, selbst wenn sich Tag und Tod voran, wär ich gern für dich da. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.

not ashamed. 'Cause everybody has a heart that's made to break. Hey, yo, don't be afraid. 'Cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time. Hallo, ich bin Super Ricci, ich bin voll back, ey. Wie geht's? Super Ricci hilft dich wieder. Klar, Dusch, ne? Ab 4. April und nur bei uns. Radio RSG. Ey, lach nicht. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising and stand ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. fast car. Too fast enough, you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way. Aus den 80ern. Radio RSG. Der beste Mix. Das ist echt schwer, den Song mitzusingen. Ich komme einfach nie so hoch. Das ist ein Kulthit von AHA im besten Mix. Take on me. Ich bin Laura Potting. Hallo zusammen. Verbissen, verstockt,

Okay, Handy. Wo bekomme ich Urlaub mit bis zu 60% Preisvorteil? Ich will Kühe. Hä? Ichwillkühe.de. Das Reiseportal für Deutschland und Österreich. Ob aufs Land oder in die Metropole. Familienurlaub oder Wellness zu zweit. Coole Reisen mit bis zu 60% Preisvorteil bucht man jetzt auf ichwillkühe.de. Hallo, Erde. Hier spricht die Raumsonde Curiosity. Ich bin hier seit Monaten auf dem scheiß Mars. Hier gibt's nur doofe Steine. Montags Steine, Dienstags Steine. Und alle sind, Überraschung, rot. Ach was, ich hab keinen Bock, die ganze Zeit doofe, rote Steine zu sammeln. Holt mich ab, ja, ich kriege hier langsam echt. Oh, da kommt irgendwer. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Nur für kurze Zeit. Ichwillkühe.de schenkt Ihnen für Ihre Buchung die Reiserücktrittsversicherung. Kulthits und das Beste von heute. Radio RSG. Der beste Mix. On s'est éloigné. parti pour un soir, juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller. Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés, envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. La rue, je cherche mon chemin, je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien, et je pars voyager en pensant à demain. Tu m'as laissé hier la fin de la saison.